hast in deinen Augen nur dreißig Schultern, deinem Haar. Von allem, was dir lieb und teuer ist, jetzt schon nichts mehr da. Wir wollten nur die Welt so chillen, doch sie dreht sich weiter. Samstagmorgen 15 Grad, gleich perfekt, doch später heiter. Komm, lass uns fliegen heut Nacht. Ich will noch mal die Sterne sehen, ein letztes Mal mit dir. Im kalten Mondlicht untergehen, überall und nirgends seh ich deine Augen. Überall und nirgends seh ich deinen Blick. Verlasse diese Träume, verlasse diese Pfade. Wenn kalte Winde nordwärts wehen, dann wird kein Weg zurück. Oh, komm, lass uns fliegen heut Nacht. Ich will noch mal die Sterne sehen, ein letztes Mal mit dir. Im kalten Mondlicht untergehen, du kriegst die Angst. In deinen Augen trägst die Schuld. Deinen Blick, du trägst die Angst. In deinen Augen trägst die Schuld, die Schuld, die Schuld in deinem Blick. Oh, komm, lass uns fliegen heut Nacht. Ich will noch mal die Sterne sehen, ein letztes Mal mit dir. Im kalten Mond nicht untergehen. Komm, lass uns fliegen heut Nacht. Ich will noch mal die Sterne sehen. Mondlicht untergehen, komm, lass uns fliegen heut Nacht. Ich will noch mal die Sterne sehen, ein letztes Mal mit dir. Im kalten Mondlicht untergehen.